Sechstes Kapitel: Das Zentralproblem der christlichen Urgeschichte. Das Zentralproblem ist die Frage der Öffentlichkeit der urchristlichen Glaubenspropaganda. Ich weiß sehr gut, dass gläubige Menschen, die ihren Glauben abgeschworen haben, später unter dem Eindruck eines aufrüttelnden Erlebnisses dennoch wieder als Verkünder ihres Ideals vor die Öffentlichkeit getreten sind. Indem ich vorläufig einmal die Nachrichten der Apostelgeschichte für bare geschichtliche Münze nehme, setze ich auch im Leben der Jünger theoretisch den Fall, dass sie eine gewisse Zeit nach ihrer gelungenen Flucht solche aufwühlenden Erlebnisse ebenfalls durchgemacht haben. Wir wollen also aus taktischen Gründen einen Augenblick die Ergebnisse des vorigen Kapitels vergessen und vertrauensselig annehmen, allen Jüngern sei es wirklich geglückt, durch Flucht der Katastrophe zu entgehen. Schon sind auch die Theologen zur Stelle und rufen: Jawohl, die Jünger haben, wie nach den Quellen feststeht, nach der Hinrichtung ihres Meisters gewisse Erlebnisse gehabt, die von solch starker seelischer Wirkung waren, dass sie gar nicht anders konnten, als ihre nunmehr felsenfeste Überzeugung vom Messiastum Jesu dem ganzen jüdischen Volke zu verkünden. Welche Erlebnisse sind hier gemeint? Der Leser kennt sie bereits. Es sind die den Jüngern zuteil gewordenen Erscheinungen des Auferstandenen. Die kritische evangelische Theologie hat, wie der Kundige weiß, einen überraschend großen Bestandteil der neutestamentlichen Überlieferungen für ungeschichtlich, für Gemeindelegende erklärt. Vor der Tatsache der den Jüngern zuteil gewordenen Erscheinungen hat jedoch auch der liberalste Theologe wohlweislich Halt gemacht. Ohne die Tatsache der Erscheinungen verliert nämlich der Theologe allen historischen Halt unter den Füßen. Denn da ja bekanntlich die Jünger angesichts der Katastrophe ihre Hoffnungen zusammenbrechen sahen, flohen und von ihrem Meister abfielen, so brauchen alle Theologen die Erscheinungen dringend, um psychologisch begreiflich zu machen, wie es denn gekommen ist, dass die mutlos gewordenen Jünger sich plötzlich wieder aufrafften und furchtlose Propheten des Gekreuzigten wurden. Ein gewaltiges Erlebnis, eben die Erscheinungen des Auferstandenen, hat die verzweifelten Jünger wieder zu Verkündern werden lassen, konstatieren also die Theologen aus den Quellen. Wir können nun jeden theologischen Kritiker sogleich arg in Verlegenheit bringen, wenn er uns klipp und klar sagen sollte, nicht etwa wie die Natur dieser Erscheinungen zu erklären sei, als ob wirklich objektive Erscheinungen Jesu oder als subjektive Visionen der Beteiligten, sondern wo denn die Christophanien sich wirklich zugetragen haben, ob in Jerusalem oder in Galiläa. Der Leser weiß jedoch aus den Untersuchungen des dritten und vierten Kapitels, dass und warum es unstatthaft ist, die ersten Christen im wirklichen Leben Jesusgeschichten erdichten zu lassen. Katholische Kritiker suchen daher den schmerzlichen Widerspruch Jerusalem-Galiläa dadurch zu überwinden, dass sie proklamieren, im Grunde genommen liege überhaupt kein Widerspruch vor. Man müsse die Quellen nur richtig interpretieren, dann schlössen sich alle Berichte von selbst harmonisch zu einem einheitlichen Ganzen zusammen. Wie man dies Kunststück zu Wege bringt, will ich an folgendem herzerfrischenden Beispiel zeigen. K. Adam versichert: Wenn wir von der gewiss auffälligen Differenz absehen, dass Matthäus nur von einer den Jüngern gewordenen Christophanie auf dem Berge Galiläas erzählt, während Lukas lediglich von Erscheinungen des Herrn in Jerusalem am Ostertage selbst berichtet, so handelt es sich bei allen übrigen Unstimmigkeiten zwischen den Evangelien nur um Nebensächlichkeiten, ja meist Belangloses. Eine wundervolle Logik. Etwa so: Wenn man von den Differenzen absieht, harmoniert alles. Wenn man von der strengen Kälte absieht, ist es am Nordpol schön warm. Aber als Theologe muss man eben prinzipiell absehen können. Dann sind alle Bedenken getilgt und alle Quellenrätsel spielend leicht gelöst. Das ist ja der relativen Mönchsmethode letzter Triumph. Man erklärt jeweils eine Seite für richtig, indem man seelenruhig von den anderen Seiten absieht. Ich will nun auch einmal absehen. nämlich von jeglicher Erörterung des Christophanie-Problems und einfach als gegeben voraussetzen, die Jünger seien wirklich durch Erscheinungen des Auferstandenen derartig seelisch aufgewühlt und so felsenfest von der Messianität Jesu überzeugt worden, dass sie den folgenschweren Entschluss fassten, ohne Zaudern die göttliche Würde des erhöhten Herrn öffentlich kundzutun. Ich kann die Erscheinungen als solche hier übergehen, weil sich uns ein anderer Angriffspunkt als geeigneter darbieten wird. In der Apostelgeschichte, die uns von nun an vorzugsweise beschäftigen wird, können wir in wünschenswerter Ausführlichkeit Einzelheiten über das Auftreten der durch die Erscheinungen gleichsam in Flammen gesetzten Apostel lesen. Aus dem Dunkel stürmen sie förmlich ins hellste Licht der Öffentlichkeit und erregen so auf dem Papier unsere Bewunderung in hohem Maße. Allerdings sogleich auch unser Misstrauen und Befremden, denn diese Menschen scheinen absolut vergessen zu haben, dass sie mit ihrem aufsehenerregenden neuen Bekenntnis einer Welt voller Feindseligkeit, Hass und Misstrauen gegenübertreten. Freimütig, unerschrocken, von Begeisterung erfüllt predigen sie, vor allem ihr Wortführer Petrus, auf Straßen und Plätzen den neuen Glauben von Jesus als dem erhöhten Messias. Predigen vor einem Volk, das erst vor wenigen Monaten, ja Wochen, über den Nazarener das Kreuzige gerufen hatte, also vor Gegnern und Feinden. Und indem unser geistiges Auge auf die Phalanx dieser Gegner blickt, sehen wir ein schweres Problem auftauchen. Dies Problem betrifft einerseits die ungewöhnliche und völlig unerwartete Art und Weise des ersten Auftretens der Jünger in der breitesten Öffentlichkeit, andererseits das rätselhafte Verhalten der Gegner der erneuten Christuspropaganda gegenüber. Und dies Problem ist nicht eins der gewöhnlichen, von den neutestamentlichen Kritikern behandelten zahllosen Miniaturproblemchen, sondern, wie der Leser bald inne werden wird, es handelt sich hierbei um das Zentralproblem der ganzen Apostelgeschichte und der urchristlichen Geschichte überhaupt. Knapp formuliert lautet der Problemkomplex: War das von Lukas in der Apostelgeschichte geschilderte Verhalten der Apostel und ihrer Gegner im wirklichen Leben jener Tage möglich? Mit der Beantwortung dieser Frage wird automatisch auch die andere Frage erledigt, ob die Gründung der urchristlichen Kirche religionspsychologisch möglich war. Notorische Missverständler werden mich jetzt sicher daran erinnern, die christliche Kirche sei zweifellos vorhanden, also müsse sie doch auch einmal gegründet worden sein. Wer möchte solch zwingender Logik widersprechen? Ich werde mich hüten, mache aber darauf aufmerksam, dass meine Frage den Sinn hat, ob die zweifellos vorhandene christliche Kirche wirklich den Ursprung aufzuweisen hat, den ihr die neutestamentlichen und sonstigen altchristlichen Quellen gern verleihen möchten, oder ob ihr wahrer Ursprung ein anderer ist, beziehungsweise wann und wie und durch wen die Kirche in Wahrheit gegründet wurde.